Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 55. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Nach zwei passgenau formatfüllenden Sendungen wäre heute zwar wieder Raum genug für Weisheiten eigener Provenienz, den ich aufgrund akut heftiger Verstrickung in andere Projekte aber leider nicht nutzen kann. Wer wissen möchte, wovon ich rede, findet Einzelheiten im Internet unter nonanet/termin. Also no-na.net durch Termin, letzteres mit TH. Wer sich hingegen mit einer groben Zusammenfassung begnügt, wird mit dem Hinweis, dass ich zurzeit über zu wenig ebensolche verfüge und meine bescheidenen Weisheitsvorräte restlos anderweitig im Einsatz sind, bequem das Auslangen finden. In diesem Sinn, gute Unterhaltung mit meinem heutigen Sendungsgast Florian Leibezeder. Hamann. Der Prophet der ganzen Bewegung war Johann Georg Hamann, eine literarhistorische Kuriosität allerersten Ranges. Er schuf sich in der leidenschaftlichen Überzeugung, dass unsere tiefsten Seelenregungen sich in der Region des Clair-Obscur vollziehen, eine völlig neue Sprache, die, ganz Ahnung, Geheimnis und Andeutung, von einer bis dahin unerhörten Suggestionskraft, freilich auch an vielen Stellen von einer fast undurchdringlichen Dunkelheit war. Er sprach selbst von seinem dummen Tiefsinn, seinem Heuschreckenstil und verfluchten Wurststil, erklärte, seine eigenen früheren Schriften nicht zu verstehen und bezeichnete seine ganze Produktion als bloße Brocken, Fragmente, Grillen, Einfälle. Im äußersten Gegensatz stand er zu den Aufklärern, den Lügen-, Schau- und Maulpropheten, wie er sie nannte, die ihrerseits vornehm auf seine wirre Enigmatik herabsahen. Aber man frage sich, ob Mendelssohn, Nicolai und ihr Anhang jemals so geniale Sätze hätten niederschreiben, ja auch nur nachempfinden können, wie etwa den Hamannischen. Das Gute tief herein, das Böse herauszutreiben, schlechter scheinen, als man wirklich ist, besser wirklich sein, als man scheint. Dies halte ich für Pflicht und Kunst. In Sokrates verehrte er im Gegensatz zu Mendelssohn nicht den Dialektiker und Moralisten, sondern das geheimnisvolle Sprachrohr des Daimonions, und das sokratische Nichtwissen deutete er im Sinne des Geniebegriffs als ein Bekenntnis zum Irrationalismus. Er verlangte vom Dichter und Denker die Herzwärme der Willkür, denn Denken, Empfinden und Verdauen hängt alles vom Herzen ab, und ein wenig Schwärmerei und Aberglauben würde nicht nur Nachsicht verdienen, sondern etwas von diesem Sauerteige gehört dazu, um die Seele zu einem philosophischen Heroismus in Gärung zu setzen. Poesie ist ihm Geschichtsschreibung des menschlichen Herzens, Philosophie Selbsterkenntnis. Nichts als die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis bahnt uns den Weg zur Vergötterung. Sein Kardinalbegriff war die Coincidentia Oppositorum Pronos, deren Existenz er überall aufsuchte und nachwies. In der rätselhaften Vereinigung von Geist und Körper, Vernunft und Sinnlichkeit, in der Sprache, die nichts ist als verkörperter Geist, versinnlichter Gedanke, in den christlichen Mysterien der Trinität, Inkarnation und Erlösung. Eine so tiefe und stets gegenwärtige Überzeugung von der Paradoxie, inneren Gegensätzlichkeit und organischen Unlogik alles Geschaffenen muss notwendig zum ironischen Standpunkt führen, und in der Tat war Hamann ein Ironiker höchster Art vom Schlage eines Plato, Pascal oder Shakespeare. Ja, er geht sogar so weit, in der Welt das Produkt der göttlichen Ironie und in der Bibel, dem Wort Gottes, das Schulbeispiel eines ironischen Buches zu erblicken. Und auch in der widerspruchsvollen Stellung, die dieser komplizierte und primitive, moderne und altertümliche, universelle und einseitige, angeschwärmte und missverstandene Denker selber in seiner Zeit einnahm und noch heute in der Geschichte der Philosophie einnimmt, liegt etwas tief Ironisches. Herder und Jacobi. Auf den Satz Hamanns, dass die Poesie die Muttersprache des menschlichen Geschlechts sei, hat Herder seine ganze Poetik und Sprachphilosophie aufgebaut. Wir haben bereits im ersten Bande in der Einleitung die Bedeutung dieses außerordentlichen Kopfes kurz zu würdigen versucht. Er bildete insofern den äußersten Gegenpol zur Aufklärung, als diese alle Phänomene der Vergangenheit ihrem engen und philiströsen Weltbild anzugleichen suchte, während in ihm gerade die Fähigkeit, sich allen Erscheinungen, auch den entlegensten und fremdesten, mit liebevollem Verständnis einzuschmiegen, aufs Stärkste entwickelt war. Da schreiben wir denn nun ewig für Stubengelehrte, machen Oden, Heldengedichte, Kirchen- und Küchenlieder, wie sie niemand versteht, niemand will, niemand fühlt. Unsere klassische Literatur ist Paradiesvogel, so bunt, so artig, ganz Flug, ganz Höhe und ohne Fuß auf die deutsche Erde. Die Poesie steht für ihn umso höher, je näher sie der Natur steht. Daher sind die herrlichsten Poesien von den ältesten Völkern geschaffen worden, von wilden Natursöhnen, denn die Kultur ist der Poesie schädlich. Das Lied des Volkes ist voll Frische, Kraft, Anschaulichkeit. Es redet nicht, sondern malt, es begründet nicht, sondern entlädt sich in kühnen Sprüngen und Würfen. Und um diese Meinung an konkreten Beispielen zu erhärten, übersetzte er mit genialem Einfühlungsvermögen die Stimmen der Völker. Französische, italienische und spanische, englische, schottische und dänische Dichtungen, nordische Bardenlieder und deutsche Volksweisen, die selbstgewachsenen Naturpoesien aller Nationen bis zu den Grönländern und Lappen, Tataren und Wenden. Er entdeckte die Großartigkeit der mittelalterlichen Kunst, die erhabene Kraft und Einfalt Albrecht Dürers, den morgenländischen Zauber des Alten Testaments, indem er eine Sammlung von Nationalmärchen erblickte, und dabei sah er alle Erscheinungen nicht isoliert, sondern in ihrer Umwelt als Produkte ihres Zeitalters, ihrer Nationalität, ihrer Sitte. Die Aufklärung betrachtete Shakespeare als ein durch Regellosigkeit verdorbenes Genie. Lessing erklärte ihn für das Genie, das sich selber die Regeln macht, Herder aber deutete ihn als farbiges Abbild der elisabethinischen Ära und ihres eigentümlichen Lebens, ihres Staats und Theaters, ihrer Gesellschaft und Weltanschauung. Die irrationalistische Bewegung, die Hamann inaugurierte und Herder weiter ausbreitete, fand ihre Fortsetzung und einen gewissen Abschluss in Goethes Jugendfreund Friedrich Heinrich Jacobi. Er nahm seinen Ausgang von der Bekämpfung Spinozas, indem er nachwies, dass dieser Atheist und Fatalist gewesen sei und überhaupt jede derartige mathematisch-logische Demonstrationsweise zum Fatalismus führen müsse. Das begriffsmäßige Denken gibt uns statt des Brotes nur Stein, statt eines lebendigen Gottes Naturmechanismus, statt Willensfreiheit starre Naturnotwendigkeit. Das Organ, womit wir die Welt erkennen, ist nicht die Vernunft, sondern das Gefühl, das Vermögen des Übersinnlichen, das in jedem Menschen lebt. Dass Dinge außer uns existieren, können wir niemals mit dem Verstand beweisen, vielmehr erlangen wir die Gewissheit hierüber nur durch einen unmittelbaren ursprünglichen Glauben. Wir haben nichts, worauf unser Urteil sich stützen kann, als die Sache selbst, nichts als das Faktum, dass die Dinge wirklich vor uns stehen. Können wir uns mit einem schicklicheren Worte als dem Worte Offenbarung hierüber ausdrücken? Aber ein Dasein, das offenbar ist, setzt ein Dasein voraus, das offenbar macht, eine schöpferische Kraft, die nur Gott sein kann. Aus dem Begriff Gottes lässt sich das Dasein Gottes niemals folgern. Gott existiert nicht, weil wir ihn denken, sondern wir sind seiner gewiss, weil er existiert. Mit unserer Erkenntnis können wir das wirkliche Dasein nie erfassen. Was wir durch sie ergreifen, ist niemals der Gegenstand selbst, sondern immer nur unsere Vorstellung von ihm. Dass wir die Gegenstände gleichwohl wahrnehmen, nämlich im buchstäblichen Sinne des Wortes für wahrnehmen, ist eine unableitbare, unerklärliche und daher wahrhaft wunderbare Tatsache. Jakobi ist heute nahezu vergessen, und doch gibt es kaum eine tröstlichere, menschlichere, ja man muss sogar sagen, wahrere Philosophie als die seine. Alles ist schließlich, wenn wir es recht betrachten, eine Tatsache des Glaubens, eine göttliche Offenbarung, ein unbegreifliches Gotteswunder, die ganze Welt, mein eigenes Ich, jedes größte und kleinste Ding. Zu allem brauchen wir Glauben, zu jeder einfachsten Betätigung. Von diesem Glauben leben wir. Der Schuster, der nicht an seine Tätigkeit und deren Objekt von Herzen glaubt, wird niemals ein rechtes Paar Stiefel zusammenbringen. In dem Augenblick, wo wir den Dingen unseren Glauben an sie abziehen, fallen sie in nichts zusammen wie Zunder. In dem Augenblick, wo wir an sie glauben, sind sie da, wirklich unangreifbar, unzerstörbar, ja, bis zu einem gewissen Grade unsterblich. Ein sehr merkwürdiger Mensch. Inniger Glaube und zerfressende Skepsis, trunkene Gefühlsseligkeit und eisige Logik, wilde Regelverachtung und rigorose Methodik. Alle erdenklichen Polaritäten waren in dieser überreichen Zeit vereinigt. Und zu alledem sah sie noch die Anfänge der beiden Dioskuren, die jedoch in Wirklichkeit ebenfalls Gegensätze, Antipoden waren. Die großen und bleibenden Ereignisse der Epoche heißen Götz, Werther und Urfaust, Räuber, Fiesco und Kabale. Vom jungen Goethe gibt es Lottens Bräutigam Kästner in einem Brief an einen Freund folgende Charakteristik. Er hat sehr viele Talente, ist ein wahres Genie und ein Mensch von Charakter. Er besitzt eine außerordentlich lebhafte Einbildungskraft, daher er sich meistens in Bildern und Gleichnissen ausdrückt. Er pflegt auch selbst zu sagen, dass er sich immer uneigentlich ausdrücke, niemals eigentlich ausdrücken könne. Er ist in allen seinen Affekten heftig, hat jedoch viel Gewalt über sich. Seine Denkungsart ist edel. Von Vorurteilen frei handelt er, wie es ihm einfällt, ohne sich darum zu kümmern, ob es anderen gefällt, ob es Mode ist, ob es die Lebensart erlaubt. Aller Zwang ist ihm verhasst. Aus den schönen Künsten und Wissenschaften hat er sein Hauptwerk gemacht, oder vielmehr aus allen Wissenschaften, nur nicht mit den sogenannten Brotwissenschaften. Er ist, mit einem Wort, ein sehr merkwürdiger Mensch. Das Merkwürdige an ihm war, dass er all das konnte, was die anderen nur wollten und nicht einmal klar wollten. Im Götz triumphiert in einem seither nicht wieder erreichten Grad die Fähigkeit, die wir als die eigentlich dramatische bezeichnen müssen. Die Kunst des virtuosen Auslassens und der dichtesten Pressung, der atemlosen und doch beherrschten Bilderjagd, die der Expressionismus wieder zur Norm erhoben, sich aber nur kalt und äußerlich zu eigen gemacht hat. Der Werther stellt in der Weltliteratur vielleicht den einzig dastehenden Fall dar, dass ein Werk, das bei den Zeitgenossen einen ungeheuren, aber ausschließlichen Aktualitätserfolg hatte, dennoch unsterblich geworden ist. Der Grund liegt darin, dass Goethe in diesem Roman zwar mit beispielloser Feinheit und Sicherheit der Zeit ihr Echo zurückwarf, zugleich aber mit einer ebenso beispiellosen Aufrichtigkeit und Innerlichkeit sein eigenes Erleben und Menschentum in seinen bewegtesten Tiefen abspiegelte. Und darum wird man, solange es edle, aber entwurzelte Menschengewächse gibt, immer wieder den Werther lesen. Und darum liest heute fast niemand mehr die Heloise, die fast noch größeres Aufsehen machte. Denn diese ist das Werk eines hochbegabten Journalisten, der auf seinen Höhepunkten einem Dichter zum Verwechseln ähnlich sieht, der Werther aber eine reine Dichtung, die, nur zu dem Zweck geschrieben, ihren Schöpfer von einem aufwühlenden Erlebnis zu entlasten, zufällig die Bedingungen eines Saisonromans erfüllte. Rousseau will etwas zeigen, Goethe will gar nichts. Lessing schrieb an den Shakespeare-Übersetzer Eschenburg über den Werther: Glauben Sie, dass je ein griechischer oder römischer Jüngling sich so und darum das Leben genommen hätte? Nein, das hätte ein griechischer Jüngling nie getan, geschweige denn ein römischer, schon weil das Schießpulver damals noch nicht erfunden war. Aber das war ja eben das Neue an dem Werk, dass es zum ersten Mal und mit unwiderstehlicher Pinselführung die Katastrophe eines Empfindsamen malte, der nicht an seiner Liebe, nicht an irgendwelchen Schicksalsschlägen, sondern einfach am Leben stirbt. Die große Tat des Werther ist die Entdeckung der prinzipiell unglücklichen Liebe, worin sich auch der feminine Zug des Zeitalters äußert, denn diese ist die spezifisch weibliche Form der Liebe. Goethe selber aber hat sich im Werther von seiner Liebe befreit, indem er sie objektivierte, gewissermaßen zu einem selbstständigen, von ihm losgelösten Geschöpf machte. Die reinigende und erlösende Funktion, die die Kunst in seinem Leben spielte, steht im Zusammenhang mit seiner sonderbaren Haltung gegen alle geliebten Frauen, die ein psychologisches Problem für sich bildet. Er brach mit Käthchen Schönkopf, er verließ Friederike Brion, er löste sein Verlöbnis mit Lilly, allemal ohne ersichtlichen Grund. Auch seine Neigung zu Lotte war keine unglückliche Liebe im vulgären Sinne. Er fühlte, dass Lotte von ihrem Verlobten zu ihm hinüberglitt, und genau in diesem Augenblick zog er sich von ihr zurück. 1787 verliebte er sich in Maddalena Ricci, eine schöne, blauäugige Mailänderin, die ebenfalls Braut war. Eine längere Krankheit führte sie aus seinem Gesichtskreis. Als er sie wiedersah, war die Verlobung gelöst, aber damit war er für sie verloren. Es kam nicht zu der von ihr erwarteten Erklärung. Er ließ überhaupt alle sitzen, bis auf zwei: Frau von Stein, weil sie schon einen Mann hatte, und Christiane, weil sie ihm ungefährlich war. Und selbst von der Frau von Stein trennte er sich eines Tages und wiederum ohne greifbare Ursache. Man könnte zur Erklärung dieses rätselhaften Verhaltens vielleicht auf Goethes ganze geistige Struktur hinweisen. Er suchte in allem, auch in der Frau, das Urphänomen, und darum konnte ihm keine einzelne auf die Dauer genügen. Sodann hatte er als Künstler und das heißt als Ewigwandernder überhaupt vor dem Weib Angst, indem er das stabilisierende, fixierende Prinzip erblicken musste. Der tiefste Grund dürfte aber wohl darin zu suchen sein, dass ihm jede Passion in dem Augenblick gegenständlich wurde, zur objektiven Gestalt gerann, wo er sich vor den Entschluss gestellt sah, aus ihr reale Konsequenzen zu ziehen, sei es in der Form einer Ehe oder eines dauernden Seelenbundes. Wäre er kein Dichter gewesen, so hätte er sich entweder zu einem normalen Verhalten gezwungen oder wäre an diesen Konflikten zugrunde gegangen. Aber er besaß das Ventil seiner Kunst, durch die er, wie man heute vielleicht sagen würde, abreagierte. In ihr finden wir das Feuer seiner Leidenschaft aufbewahrt, aber zur kühlen, festen Lavamasse erstarrt. Das Zeitalter Goethes. Man kann die Jahre von etwa 1770 bis 1780 das Zeitalter Goethes nennen. Aber nur diese. Damals galt er wirklich als der Führer der deutschen Jugend, den man auch für alle vorlauten Extravaganzen und schielenden Absurditäten der neuen Bewegung verantwortlich machte. Fast alle seine Novitäten schlugen ein, machten Schule, wurden von Bewunderern und Gegnern als Programmkunst gewertet. Später hat er nie wieder diese breite und laute Wirkung erlangt. Besonders im Werther erkannten sich alle wieder, sogar Napoleon las ihn 7-mal. Ein Platzregen von Kopien, Fortsetzungen, Dramatisierungen, Kommentaren, Gegenschriften, Parodien ging über Deutschland nieder. Man übersetzte ihn sogar in einige außereuropäische Sprachen. Man zeigte ihn als Wachspuppe auf den Jahrmärkten und wallfahrtete zum Grabe seines Modells, des jungen Jerusalem. Jeder empfindsame Jüngling spielte mit dem Gedanken, das Ende Werthers nachzuahmen, und einige erschossen sich wirklich. Jedes empfindsame Mädchen wollte geliebt werden wie Lotte. Werther hat mehr Selbstmorde verursacht als die schönste Frau, sagt Madame Staël. Das Werk aber, das die Seele der Zeit am reichsten ausdrückte, gelangte gar nicht zu ihrer Kenntnis. Der zwischen 1773 und 1775 geschriebene, erst 1790 in veränderter Fassung veröffentlichte Urfaust. Und bei all dieser Produktivität von gleich staunenswertem Umfang und Gehalt hat man den Eindruck, dass sie an ihrem Urheber gar nicht das Wesentliche war, dass vielmehr seine Dichtungen Nebenprodukte, organische, aber sekundäre Sekrete waren. Das stärkste und tiefste Kunstwerk, das Goethe geschaffen hat, ist seine Biografie. Der junge Schiller. Bei Schiller hingegen gewinnt man die Überzeugung, dass seine ganze Genialität in die Feder floss und er sein Leben fast restlos in seinen Gestalten und Gedanken aufgebraucht hat. Es soll damit keineswegs eine verschiedene Wertung ausgesprochen werden, sondern bloß die Konstatierung zweier polarer, aber gleichmäßig berechtigter Dichtertypen. In dem Nachlass Otto Weiningers findet sich ein kleiner Aufsatz, worin Schiller als das Urbild des modernen Journalisten geschildert wird. An dieser Auffassung ist so viel richtig, dass die journalistische Nachwelt sich tatsächlich nicht selten an Schiller orientiert hat, im Übrigen aber beruht sie auf einer Unbilligkeit, die für die Beurteilung Schillers insofern typisch geworden ist, als man sich vielfach daran gewöhnte, von den Schülern auf den Meister zu schließen und ihn nicht nur für sie verantwortlich zu machen, sondern schließlich sogar mit ihnen zu verwechseln. Nun ist aber Schiller ganz ungeeignet, Schule zu machen. Man kann von einer Rembrandt-Schule, einer Hegel-Schule, einer Ibsen-Schule sprechen, von einer Schiller-Schule nicht. Man kann Schiller nicht nachahmen, oder vielmehr, wenn man ihn nachahmt, wird er unerträglich. Wenn ein anderer Dichter Schillers Pathos nachredet, so wird es phrasenhaft und geschraubt. Wenn er seine Technik kopiert, so wirkt sie leer und gemacht, und wenn er seine Ideen wiederholt, so werden sie zu schön geistigen Plattitüden. Schiller wäre als Orator nur ein Leitartikler, als Charakteristiker nur ein Feuilletonist, als Kompositeur nur ein Sensationsreporter, wenn er eben nicht Schiller wäre. Es ist hier noch nicht der Ort, auf diese Frage näher einzugehen. Über die Mannheimer Uraufführung der Räuber berichtet ein Zeitgenosse. Das Theater glich einem Irrenhause, rollende Augen, geballte Fäuste, heisere Aufschreie im Zuschauerraum. Fremde Menschen fielen einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten einer Ohnmacht nahe zur Türe. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht. Die Ausstattung, die der Intendant Freiherr von Dalberg dem Stück gegeben hatte, war für damalige Begriffe glänzend. Besonders entzückt war Schiller von einem Mond mit blechernem Spiegel, der bei Karls Schwur »Höret mich, Mond und Gestirne« langsam über den Theaterhorizont lief und ein natürlich schröckliches Licht in der Gegend verbreitete. Andererseits hatte derselbe Dalberg von Schiller zwei ziemlich törichte Adaptierungen erzwungen. Das Stück schloss damit, dass Amalia sich selbst erstach und Franz in den Hungerturm geworfen wurde und spielte im Kostüm der Zeit Maximilians des Ersten. Mit Recht schrieb Schiller über diese feige und fälschende Umdatierung eines Werks, das ganz Gegenwart atmete, sie mache aus seinem Drama eine Krähe mit Pfauenfedern. Im Übrigen beurteilte Schiller sein Erstlingswerk mit einer Schärfe und Skepsis, die zwar insofern nicht ganz echt wirkt, als sie sich in einer Mischung aus Stolz, Publikumsverachtung, Übertreibungssucht und Mystifikationslust absichtlich übernimmt, aber gleichwohl ein fast einzig dastehendes Beispiel jugendlicher Selbstkritik darbietet. Wenn er den ersten Entwurf der Vorrede zu den Räubern mit den Worten beginnt, es mag beim ersten in die Hand nehmen auffallen, dass dieses Schauspiel niemals das Bürgerrecht auf dem Schauplatz bekommen wird, so mutet uns das heute sehr sonderbar an, denn von keinem deutschen Drama könnte man mit mehr Grund behaupten, dass es sich das Bürgerrecht auf dem Theater erworben habe. Aber vom damaligen Standpunkt war diese Befürchtung gar nicht so absurd. Die Form musste, gerade weil sie so eminent dramatisch war, so neu, ungewohnt und scheinbar theaterwidrig wirken, dass man sie sehr leicht für undramatisch halten konnte. In einem Aufsatz im Württembergschen Repertorium, worin er unter der Chiffre K.R. sein eigenes Stück besprach, 5 Jahre später hätte jeder auf Körner geraten, erklärt Schiller, dass Franzens Intrigen abenteuerlich, grob und romanhaft seien und das ganze Schauspiel in der Mitte erlahme. Von der Sprache und dem Dialog sagt er, sie dürften sich gleicher bleiben und im Ganzen weniger poetisch sein. Hier sei der Ausdruck lyrisch und episch, dort gar metaphysisch, an einem dritten Ort biblisch, an einem vierten platt. Von Amalia äußerte er, ich habe mehr als die Hälfte des Stücks gelesen und weiß nicht, was das Mädchen will oder was der Dichter mit dem Mädchen gewollt hat, ahnte auch nicht, was etwa mit ihr geschehen könnte. Kein zukünftiges Schicksal ist angekündigt oder vorbereitet, und zudem lässt ihr Geliebter bis zur letzten Zeile des dritten Akts kein halbes Wörtchen von ihr fallen. Dies ist schlechterdings die tödliche Seite des ganzen Stücks, wobei der Dichter ganz unter dem Mittelmäßigen geblieben ist. Und sein Resümee lautet, wenn man es dem Verfasser nicht an den Schönheiten anmerkt, dass er sich in seinen Shakespeare vergafft hat, so merkt man es desto gewisser an den Ausschweifungen. Und in einer zweiten Rezension, die er unter der Maske eines Wormser Korrespondenten schrieb, fügt er noch hinzu, wenn ich Ihnen meine Meinung deutsch heraussagen soll, dieses Stück ist dem ohnerachtet kein Theaterstück. Nehme ich das Schießen, Sängen, Brennen, Stechen und dergleichen hinweg, so ist es für die Bühne ermüdend und schwer. In einer Frankfurter Zeitschrift erschien dann auch eine Antikritik, die Schiller gegen seinen überscharfen Beurteiler lebhaft in Schutz nahm. Der Dichter Flickwort. Diese Mängel der Räuber, die seither von weniger befugten Beurteilern bis zum Überdruss immer wieder hervorgehoben worden sind, tun jedoch der Durchschlagskraft des Dramas nicht den geringsten Eintrag. Dies erhält schon daraus, dass selbst die zahlreichen elenden Bearbeitungen, gegen die es damals noch keinen Rechtsschutz gab, die Wirkung nicht abschwächten. In der Einrichtung von Blümicke, die in Berlin mit andauerndem Erfolg in Szene ging, entpuppt sich Franz als Bastard und Schweizer, der den Gedanken nicht ertragen kann, dass sein Hauptmann durch den Henker enden solle, tötet zuerst Karl und dann sich selbst. In Frankreich erschienen die Räuber unter dem Titel Robert, Chef de Brigand, in einer stark verändernden Übersetzung von La Martellière. Dort erscheint am Schluss Kosinski mit einem Pardon des Kaisers, der die Räuberbande zu einem Corps Franc de Troupe Légère und Robert zu deren Anführer erhebt. Hierzu schrieb La Martellière sogar noch eine Fortsetzung, Le Tribunal Redoutable ou la Suite de Robert, Chef des Brigands. Übrigens plante auch Schiller selbst einen Nachtrag in einem Akt, Räuber Moors letztes Schicksal, wodurch, wie er 1785 an Körner schrieb, das Stück neuerdings in Schwung kommen sollte. Das albernste in dieser Richtung dürfte wohl eine Frau von Wallenroth in ihrem Werk Karl Moor und seine Genossen nach der Abschiedsszene beim alten Turm, ein Gemälde erhabener Menschennatur als Seitenstück zu Ronaldo Rinaldini, geleistet haben. Dort werden Amalia und der alte Moor wieder lebendig, indem dieser nur eine Ohnmacht, jene nur eine leichte Verwundung erlitten hat, und befreien Karl Moor, der sich selbst den Gerichten gestellt hat, durch ihre Fürbitte beim Kaiser aus dem Kerker, worauf Karl und Amalia heiraten und alle Räuber einem ehrlichen bürgerlichen Beruf zugeführt werden. Auch der Fiesco erschien in Mannheim mit einem veränderten Schluss. Verrina führt einen Streich gegen Fiesco, dieser pariert ihn, zerbricht das Zepter und spricht zum Volk, das voll Freude auf den Knien liegt. »Steht auf, Genueser, den Monarchen habe ich euch geschenkt, umarmt euren glücklichsten Bürger.« Noch edler benahm er sich bei Plümicke, der wiederum für Berlin eine erfolgreiche Raubbearbeitung geliefert hatte. Er fängt ebenfalls den Dolch auf, bietet aber Verrina sogleich die nackte Brust dar, worauf diese erschüttert zurückweicht. Am Schlusse erscheint der alte Doria, der seinen Todfeind zum Sohn annehmen und mit dem Herzogshut krönen will. Aber Fiesco will als Retter des Vaterlands sterben und stößt sich nun selber den Dolch ins Herz. Iffland hatte sogar die Taktlosigkeit, eine zweiaktige Posse, der schwarze Mann, worin Schillers Unschlüssigkeit über den Ausgang seiner Dramen sehr deutlich verspottet war, nicht nur zur Aufführung in Mannheim zu empfehlen, sondern auch den Dichter Flickwort, dessen ständige Redensart lautet »Nur wegen der Katastrophe bin ich noch zweifelhaft«, in der Maske Schillers zu spielen, obgleich er selber an den Konzessionen, die dieser in den Räubern und im Fiesco gemacht hatte, mitschuldig war. Übrigens offenbarte sich das echte Theatertemperament Schillers ja gerade darin, dass er es mit dem Schicksal seiner Figuren nicht so besonders genau nahm und es ihm weniger auf Psychologie und Logik als auf starke Effekte, Stimmungen und Bilder ankam. Er war eben in allem und jedem zuerst Dramatiker, selbst in seinen philosophischen Dialogen, zum Beispiel im »Spaziergang unter den Linden«, der, obwohl eine rein theoretische Erörterung, doch einen starken Aktschluss hat. Wollmar. Auf jeden Punkt im ewigen Universum hat der Tod sein monarchisches Siegel gedrückt. Auf jeden Atomen lese ich die trostlose Aufschrift »Vergangen«. Edwin. Und warum nicht »gewesen«? Mag jeder Laut der Sterbegesang einer Seligkeit sein. Er ist auch die Hymne der allgegenwärtigen Liebe. Wollmar, an dieser Linde küsste ich meine Juliette zum ersten Mal. Wollmar, heftig davongehend. Junger Mensch, unter dieser Linde habe ich meine Laura verloren. Schiller als Didaktiker. Hingegen war er kein Lyriker, worüber er sich ebenso klar war wie über die Gebrechen seiner Dramen. Von den Laura-Oden zum Beispiel sagte er, überspannt sind sie alle. Und nur der Kunstfremdheit der deutschen Pädagogen ist es zu verdanken, dass seine Gedichte in alle Lesebücher übergegangen sind. Einige von ihnen erinnern in unfreiwilliger Komik geradezu an Wilhelm Busch, zum Beispiel die Verse aus dem Gesang nach dem Eisenhammer. »Du bist des Todes, Bube, sprich«, ruft jener streng und fürchterlich. »Wer hebt das Aug zu Kunigonden?« »Nun ja, ich spreche von dem Blonden.« Er war damals auch noch kein Erzähler. Höchst ungeschickt ist zum Beispiel der Auftakt zu der Novelle »Eine großmütige Handlung aus der neuesten Geschichte«. Schauspiele und Romane eröffnen uns die glänzendsten Züge des menschlichen Herzens. Und die plötzliche Unterbrechung des Berichts. Das Fräulein, doch nein, davon wird das Ende reden. In allen epischen Produkten aus dieser Periode ist die Darstellung nirgends zur reinen Gestaltung auskristallisiert, sondern schwankt stets zwischen Leerdichtung im Gellert-Stil und Kolportage im Vulpius-Stil, wobei der Autor immer persönlich hineinredet, demonstriert, moralisch ermahnt oder abschreckt und störend in die Werkstatt blicken lässt. Man denke an Stellen wie etwa die im »Verbrecher aus verlorener Ehre«. Den folgenden Teil der Geschichte übergehe ich ganz. Das bloß Abscheuliche hat nichts Unterrichtendes für den Leser. Überhaupt war der künstlerische Blick des jungen Schiller darin noch ganz von der Aufklärung getrübt, dass er den Hauptzweck der Poesie in die sittliche Besserung des Publikums verlegte, wie er es unzählige Male ausgesprochen und nur als Dramatiker nicht praktiziert hat, weil hier sein grandioser Gestaltungstrieb stärker war als seine pädagogischen Absichten. Im Prinzip aber wies er auch der Schaubühne die nützliche Aufgabe zu, uns die Schurken kennenzulehren und uns dadurch vor ihnen zu schützen. Wir müssen ihnen ausweichen oder begegnen, wir müssen sie untergraben oder ihnen unterliegen. Jetzt aber überraschen sie uns nicht mehr, wir sind auf ihre Anschläge vorbereitet. Die Schaubühne hat uns das Geheimnis verraten, sie ausfündig und unschädlich zu machen. Aus dieser Wurzel stammte auch seine damalige Vorliebe für die Schwarz-Weiß-Technik, die Kontrastierung fleckenlos reiner Engelsgestalten wie Luise und Amalia und restlos verruchter Bösewichter wie Wurm und Franz Mohr, der aber seine Theaterstücke einen großen Teil ihrer Wirkung verdanken. Lieber Florian, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, ich habe mich mit österreichischer Literatur beschäftigt und im Zuge dessen habe ich die Kulturgeschichte des Alten Orients von Friedell gelesen. Also Friedell ist dir vertraut gewesen, aber die Kulturgeschichte der Neuzeit noch nicht. Genau, so kann man das sagen, ja. Und wie ist es dir ergangen bei dieser Erstbegegnung mit dem Text? Ja gut, insofern, weil jeder gute Text einmal nicht langweilig ist und die Ebene, auf die man da hinaufgeschossen wird, jetzt die gedanklichen Ebenen oder die intellektuellen Ebenen oder die sprachlichen Ebenen, das ist ein Vergnügen, ganz einfach. Und ja, auch die Zeit, in der Friedell gelebt und geschrieben hat, glaube ich, war eine sehr reiche Zeit für die österreichische Literatur. Und ja, noch ein bisschen vielleicht großräumiger angesetzt als heutzutage oft. Also irgendwie mit einer gewissen Selbstverständlichkeit großräumiger. Weil ja auch die politischen Verhältnisse andere waren. Und so, ich glaube, das wirklich abgeschnitten sein ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg oder knapp davor, also durch den Zweiten Weltkrieg und den Faschismus passiert. Also in der Zwischenkriegszeit noch war ja Wien auch noch eine recht offene Stadt und da war ja auch da waren auch die Wege in unsere Nachbarländer noch offen. Also wenn man zum Beispiel den Thorberg liest, die Tante Jolisch, die sind ja auch in der Zwischenkriegszeit noch fleißig hin und her gefahren zwischen Wien und Prag. Und das war ja dann erst ab 1989 erst wieder möglich, nicht? Eine Zeit lang war ja da wirklich Grenze. Das hat so, ja, ich glaube so, ab 48, glaube ich, haben zum Beispiel in der Tschechoslowakei dann definitiv die Kommunisten regiert. Also da hat es ja auch eine Zeit gegeben, wo das noch so ein bisschen im Wickelwackel war, nicht? Ja, und in diesem größeren Raum jetzt passt der Friedel sehr gut. Und auch so dieses Relativieren von vielem. Also beim Friedel fällt auf, dass er sehr viele Erscheinungen, die in der Vergangenheit passiert sind, die man sich, also das gibt's heute auch, ne? Ganz einfach. Also dieser gewisse Star-Kult oder eben, dass man Figuren aus der Literatur oder heutzutage mehr aus dem Film oder aus den Medien nachahmt, so eben wie sich nach dem Werther verschiedentlich junge Männer erschossen haben oder so. Das wirkt eigentlich auch sehr heutig. Und ein Autor wie der Friedel, der schafft es, dass er uns so unseren Hochmut der heutigen irgendwie nimmt, sage ich mal. Und das gefällt mir gut. Ich würde es fast umgekehrt formulieren. Also um es mit Friedel selbst zu formulieren, sagt er an einer Stelle, auch in der Kulturgeschichte der Neuzeit, war vor ein paar Sendungen dran, dass eins der positiven Erlebnisse beim Lesen eines bestimmten anderen Autors darin liegt, dass man feststellt, dass die Menschheit vor vielen Jahren schon das gleiche Gesindel war wie heute. Ja, so ähnlich. Das kann man unterschreiben. Wobei ich den traurigen Eindruck habe, dass unser Zeitalter, unsere Gesellschaft hier sich in der Zeit, in der ich mich mit diesem Text jetzt wieder intensiv befasse, das sind jetzt immerhin doch wieder 3 Jahre mit Vorbereitung, unser Zeitalter dem Friedels ähnlicher geworden ist. Wie meinst du das? Naja, sowohl in politischer Hinsicht eine Wiedererstarkung der Rechten passiert ist, als auch in wirtschaftlicher Hinsicht da Krisensituationen eingetreten sind, die, naja, sagen wir mal, vor 10 Jahren so noch nicht vorstellbar waren. Ja, ich weiß nicht, inwieweit sich die Dinge wiederholen, ne? Aber nämlich jetzt politisch, auf der politischen Ebene wiederholen. Also was mir auffällt, ist die Flachheit, die heutzutage regiert. Also nämlich auch jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, also regiert, nicht? Also wenn man sich vorstellt, wie ein Karl Kraus die Sprache heutiger Politiker zerpflücken würde, also ich kann mir das recht gut vorstellen. Ja, wenn man sich die Flachheit dieser Aussagen betrachtet, einerseits, andererseits auch die Korruption, die es ja überall gibt, ne? Und das alles untergräbt unglücklicherweise das, was man an der Demokratie als das Gute und Schöne und irgendwie Brauchbare empfindet, nicht? Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu der Zwischenkriegszeit und zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil da hatte man ja noch keine Erfahrung mit der Demokratie in Österreich zumindest. Die haben wir jetzt. Nur leider wird das Ganze ein sehr flaches Theater, weil alle nur auf die Umfragewerte schielen und ja, weil die Kronenzeitung mehr oder weniger mitregiert und es gibt keinen Politiker eigentlich, der so irgendwie größere geistige Räume irgendwie auch nur halbwegs beherrscht und dadurch vielleicht Vorgaben geben könnte, also ideenmäßige Vorgaben. Ne? Ich glaube, es mangelt heutzutage an den Ideen. Und ich glaube aber, dass zur Zeit Friedels, da waren die in dem Punkt sicherlich reicher als wir heutzutage. Interessanterweise. Was vielleicht auch mit der Bewertung von geistig-kultureller Tätigkeit zusammenhängt, die ja heutzutage eigentlich ziemlich unterbezahlt ist. Also wenn ich mir jetzt vielleicht Volksschullehrer anschaue oder überhaupt Leute, die sich mit Kultur oder Kunst beschäftigen, bis auf ein paar Institutionen, die vom Staat halt hochsubventioniert werden, ist es doch gescheiter heutzutage, dass man Wirtschaftswissenschaften studiert, sozusagen, ne? Gut, das war damals, glaube ich, grundsätzlich gar nicht so anders. Also ich glaube nicht, dass das also staatliche Kunstförderung in dem Sinn sowieso nicht. Es gab ein privates Mäzenatentum, das ausgeprägter war als heute, ja. Aber ich glaube an sich so die Zahl der Menschen, die von ihrer Kunst leben konnten, waren damals sicher weniger. Ja, aber ich glaube, dass damals eben die Bürger großzügiger waren. Also diese Koppelung von finanziellem Vermögen und sozialem Status, die ist irgendwie sicher untersuchungswert. Ich meine, da sind wir ja auch voll drin in der sogenannten Bildungsdiskussion, die heutzutage abläuft, ne? Also was auf der einen Seite will man private Sponsoren finden für sämtliche Bildungseinrichtungen, andererseits, wie ist das dann mit dem Satz, wer bezahlt, schafft an und wen soll man jetzt in Bildungsfragen anschaffen lassen und so weiter und so fort. Um auf den Friedel zurückzukommen, wenn man sich nämlich die Sprache betrachtet, die er verwendet, dann ist die doch sehr anspruchsvoll. Und jetzt sind wir wieder bei der Form-Inhalt-Thematik. Ne? Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir uns an Autoren wie dem Friedel ein Beispiel nehmen sollten. Also wir als Gesellschaft, wir als Mediengesellschaft auch. Also das ist ja manchmal unüberbietbar an Blödheit, was da kommt. Ne? Und insofern finde ich diese Sendereihe wunderbar, muss ich sagen. Also richtig so ein Gegenbeweis zu vielem, sage ich mal. Also die Begegnung mit dem Buch hat dir Lust gemacht, weiterzulesen oder wieder darin zu lesen. Ja, und ich werde mir auch alle Folgen anhören. So, da werde ich dann wiederum die heutige Technik ausnutzen zu meinem Vergnügen und zu meiner Bildung und werde mir das mal dann von A bis Z anhören, ja. Ein schöner Vorsatz. Ja, keine Angst vor solchen Büchern. Also meine Erfahrung ist die, dass all diese literarischen Klassiker, ob das jetzt Werfel oder Doderer oder Musil oder Thomas Mann oder wer auch immer, also man darf davor keine Angst haben. Ne? Da gibt's dann so eine Aura von, ja, das ist so ein kompliziertes Buch. Das stimmt nicht. Die meisten dieser, also eigentlich alle dieser Werke, sind auch sehr, sehr unterhaltsam. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Florian Leibitzeder. Die nächste Ausgabe wird Donnerstag, den 24. Februar 2011, 12 bis 13 Uhr zu hören sein. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.